Ich kauf mir alles, was es gibt, aber niemals eine Uhr. Alle nennen sich nur ich, bin auch wie bei der Geburt. Mach noch immer, was ich will, manchmal noch nicht mal das. Aber wer will irgendwas? Sag mir, wer will irgendwas? Was für Sonntag, was für Montag, ich weiß nicht mal, welcher Monat. Tage werden länger, konstant, doch schon lange nicht mehr Sommer. Keine Rolex, keine Termine, nur ihr macht Termine, die ich dann verschiebe.